Wir bringen heute ein Kleinod aus dem SWR-Archiv aus dem Jahr 1961. Der letzte Tag von Lissabon. Hörspiel von Günter Eich. Mitarbeit Ilse Eichinger. Am 31. Oktober 1755, am Vorabend jenes Allerheiligentages, an dem die Stadt Lissabon über Gerechte und Ungerechte zusammenstürzen wird, wartet ein Geistlicher auf die Vollstreckung seines Urteils. Die Inquisition hat ihn wegen angeblicher Gotteslästerung zum Verbrennungstod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. In der Einsamkeit der Zelle ist sein einziger Gesprächspartner ein Gefängniswärter. Das ist der Ausgangspunkt von Eichs Hörspiel. Geboren 1907 im Brandenburgischen, gestorben 1972 in Salzburg, gilt Günter Eich als einer der bedeutenden Lyriker, Prosa- und Hörspielautoren der deutschen Nachkriegsliteratur. 1950 erhält er den ersten Preis der Gruppe 47, 1952 den Hörspielpreis der Kriegsblinden und 1959 den Georg-Büchner-Preis. Eich war verheiratet mit der österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger. Die ist 2016 gestorben und gleichfalls vielfach für ihre Prosa- und Hörspielarbeiten ausgezeichnet worden. Den Archivunterlagen war zu entnehmen, dass sie bereits früh, wenn auch nicht in der An- und Absage berücksichtigt, an Günter Eichs Hörspielarbeiten mitgearbeitet hat. Lissabon. Ein Hörspiel von Günter Eich. Regie Otto Kurt. Am Allerheiligentag des Jahres 1755, um 10 Uhr vormittags, zerstört ein Erd- und Seebeben innerhalb von wenigen Minuten die Stadt Lissabon. Ein großer Teil ihrer Einwohner kam ums Leben. Viele wurden, da es Feiertag und zur Stunde der Messe war, in den einstürzenden Kirchen erschlagen. Viele ertranken in der Flutwelle, die zugleich die Unterstadt überschwemmte und die Schiffe im Hafen in die Tiefe riss. Viele verbrannten in den überall aufflackernden Bränden. Der Tag vorher und der Morgen des Allerheiligentages waren schön und sonnig. Nichts deutete auf das Kommende hin. Ist es soweit? Tommaso? Wie weit soll es sein? Holst du mich? Wohin? Welcher Tag, Tommaso? 8 Uhr. Du willst es nicht sagen. Also der letzte Tag, nicht wahr? Wie man es nimmt. Es ist heute der 31. Oktober 1755. Ah, der 31. Oktober. Man kann sagen, es sei der letzte Tag, wenn Sie nur die vollen Tage zählen. Sonst ist es der vorletzte. Gott sei Dank. 26 Stunden sind also tröstlicher als 2. Warum hast du die Tür geöffnet, Tommaso? Ich studiere die menschliche Natur. Aber du bist ja gar nicht Tommaso. Ich bin sein Nachfolger. Tommaso ist in der dritten Zelle links von Ihnen. Er wurde verhaftet, weil er mit den Gefangenen sprach. Und du? Tommaso tat es mit schlechtem Gewissen. Er hat sein Schicksal verdient. Wie heißt du? Sie werden es für einen Scherz halten. Ich heiße auch Tommaso. Es ist eben ein häufiger Name. Ganz recht, hochwürdiger Herr. Nenne mich nicht mehr so. Du weißt... Ich vergaß es, Senor Gonçalves. Du kennst die Gefangenen. Warst du immer hier? Ich kenne sie. Es ist mein erster Tag hier. Ich mache das nur nebenbei. Und in der Hauptsache? Ich bin Holzhändler. Ah. Verzeih. Bitte, du kannst es ruhig sagen. Es ist gutes Pinienholz, rußt etwas, brennt aber einwandfrei. Ich glaube, du bist der Teufel. Sie missverstehen mich, Senor Gonçalves. Ich will mich nicht an Ihrer Todesangst weiden. Ich dachte, es täte Ihnen besser, wenn ich darüber spreche wie über ein gewöhnliches Ereignis. Und das ist es in doppelter Hinsicht. Erstens geschieht es jedem. Nicht jedem auf dem Scheiterhaufen. Zugleich mit Ihnen sind es noch sechs. Aber gewiss, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und zweitens? Zweitens erwarte ich jeden Tag meine Verhaftung. Was hast du getan? Wissen Sie es in Ihrem Fall? Man hat es mir später gesagt. Man sagt es jedem, der es nicht weiß. Und du machst Studien an mir? Ich möchte sagen, ich will mich üben. Die Erfahrungen auf diesem Gebiet sind so gering. Was denken Sie den ganzen Tag? Denke ich? Es war eine Vermutung von mir. Ich glaube, ich höre nur. Hören? Da es zum Sehen zu finster ist. Was hören Sie? Zum Beispiel Schritte. Schlüssel, die im Schloss gedreht werden. Geräusche von der Straße. Den Scherenschleifer. Die Fischfrau. Bisweilen Möwenschreie. Sehr Verschiedenes. Und dann? Ich kenne das alles so gut. Bin hier geboren, habe das Viertel kaum verlassen. Ich kenne das Leben, das an jedem Ton, an jedem Laut hängt. Es sind alles meine Kinder, verstehen Sie? Und ich begleite sie auf ihren Wegen. Ich bemühe mich. Es ist natürlich schwer von hier aus. Man kann nicht eingreifen, man kann ihnen nichts sagen. Wie? Und Sie irren sich nicht? Auch das ist natürlich möglich. Manchmal wünschte ich es. Aber ich fürchte, ich irre mich nur in Geringfügigkeiten. Zum Beispiel das? Das ist Vicente, der Blumenverkäufer. Es könnte auch Antonio sein. Bei ihm ist der letzte Ton eine Spur anders. Außerdem setzt er heftiger ab und schreit gleich nach seinem Signal. Sie nehmen es genau. Je nun, Vicente und Antonio sind doch nicht das Gleiche. Aber ziemlich. Wird es denn anderswo auch so genau genommen? Anderswo? Ich meine... Ich bin gewiss, Tommaso. Gott nimmt es sehr genau. Du scheinst nicht sonderlich erfreut darüber. Man hätte die Möglichkeit, für einen anderen durchzuschlüpfen. Vicente. Diesmal Antonio. Und das ist Vicente. Fällt dir nichts auf, Tommaso? Nein. Dass sie so nah beieinander sind. Weil sie dumm sind. Du bist im Studium der menschlichen Natur noch nicht sehr fortgeschritten. Ich werde dir Unterricht geben, Tommaso. Werde dich durch Lissabon führen. Es ist gut, dass man das zwischen Tür und Angel abmachen kann. Ich bin nicht gut zu Fuß. Aber meine Ohren sind unersättlich, Senor Gonsalves. Vicente! Antonio! Ich bin gekommen, um dir zu sagen, Vicente, so kann's nicht weitergehen. So? Nicht weiter? Nimm die Pinienkerne aus dem Mund und sieh mich an, Alter. Die Pinienkerne aus dem Mund? Dann wird es ernst. Was hast du, Antonio, mein Freund, mein Rivale? Ich habe sechs Kinder, Vicente. Ich dachte sieben. Und du hast acht. Wenn ich es recht bedenke, ja. Obwohl sie mir beim Zählen immer wieder durcheinander kommen. Ich behalte die Namen nicht, das ging zu schnell. Aber wie du heute wieder voller Neuigkeiten steckst, Antonio. Mir ist nicht zum Scherzen, Vicente, denn was ich dir jetzt sage, ist auch, Gott sei es geklagt, schon lange nicht mehr neu. Oh weh. Vicente, seit du von deinem Hügel heruntergezogen bist und auch hier unten deine Blumen verkaufst, bekommen du und ich den Wagen nie mehr leer. Und auch nicht halb leer. Antonio. Die Rosen welken, die Margeriten liegen zum Erbarmen da und ihre Köpfe hängen. Und die Chrysanthemen werden ins Meer geworfen. Antonio. Es hat sich längst darum gesprochen, Vicente und Antonio, die haben doch nur Blumen von vor 3 Tagen. Nichts Besseres. Antonio. Lass mich zu Ende reden. Ich will es dir nicht schwerer machen als mir selbst. Aber ich hatte nämlich gestern einen Gedanken, der sich gut anpacken ließe, gerade weil morgen Allerheiligen ist. Da sehe ich schwarz. Vicente! Heute und morgen werden an allen Ecken und Enden Blumen gebraucht, auch die unseren. Und? Und da dachte ich mir, da kam mir die Idee, wir beide, du und ich, sollten heute zum letzten Mal gemeinsam hier im selben unteren Viertel versuchen, unsere Blumen anzubringen. Heute doch noch? Das beruhigt mich wieder. Ohne dass einer Mitleid mit dem anderen hätte, wie wir es schon oft hatten, Vicente. Ich weiß es, ich kenne uns beide. Und morgen? Morgen dürfen wir beide wieder Mitleid haben. Nein, Vicente, erst recht nicht. Kein Mitleid mehr. Es ruiniert uns beide. Und unsere 13 Kinder. Und das ist mein Gedanke. Morgen nach der Kirchzeit treffen wir uns vor der Kathedrale wieder. Das ist ein Gedanke, der den großen Pythagoras... Spotte nicht, ehe ich zu Ende bin, Vicente. Mach es kurz, Antonio. Kurz, wer morgen nach der 3. Kirchzeit von uns beiden die meisten Blumen verkauft hat, bleibt hier unten und verkauft sie weiter. Und der andere? Geht mit seinem Wagen auf die Hügel zurück. Wenn es 7 sind, wird auch einer helfen. Und es sind mehr als 7 nach meiner Rechnung. Oder ans andere Tejo-Ufer. Es ist besser, glaub mir, Vicente. Nimm die Pinienkerne nicht wieder in den Mund, sag mir vorher. Ich nahm sie doch nur wieder, um dir besser sagen zu können, Antonio. Ich bin einverstanden. Aber wenn es dich träfe, Antonio, wenn du auf den Hügel ziehen müsstest, der du seit 34 Jahren hier unten bist. Wenn es dich träfe, Antonio. Der Blumenverkäufer Emilia. Wir müssen an das Grab denken. Wann täten wir das nicht, o Donna Franziska? Ein anderer Dienst wäre freilich besser für dich, wenn du lachen willst. Vergebung, Senora, aber Sie missverstehen mich. Ich bin gerne traurig, zumal sich mein Gesicht nicht sonderlich zum Lachen eignet. Wer ist es? Er hat seinen Esel an den Brunnenschwengel gebunden, also ist Vicente. Antonio nimmt den Platanenstamm. Dann geh. Ich meine, wir sollten auf Antonio warten. Wir haben im vorigen Jahr schon bei Antonio gekauft. Man muss abwechseln, sonst kränken wir Vicente. Vicente hat mich gekränkt. Er sagte, ein pockennarbiges Gesicht verderbe ihm das Geschäft. Nur die Preise. Bei Antonio bezahlst du die Schmeicheleien, bei Vicente die Chrysanthemen. Donna Franziska, Sie wissen, dass ich nicht mehr als 10 Escudos für die Blumen gebe, gleichgültig wem und gleichgültig was er verlangt. Sah das Grab des gnädigen Herrn nicht immer prächtig aus? Tu, wie du willst. Dann gehe ich jetzt und helfe der Köchin den Fisch ausnehmen. Nein. Das nicht. Bleib. Sie ist neu, sie wird allein nicht fertig. Es gibt wichtigere Dinge als den Fisch zu Mittag. Wenn Sie den Braten abends meinen, gewiss. Du wirst es weit bringen mit deinem gottlosen Maul. Bis zum Scheiterhaufen auf der Ribeira. Da sei Gott vor. Ich glaube, jetzt weiß ich es, Emilia. Und wie war es? Was sagte er? Merkwürdig. Eben war es mir noch klar. Aber es ist nur wie ein Blitz und schon ist's wieder weg. So klar wie jetzt war es schon oft, Senora. Aber sobald Sie es sagen wollten... Warte. Lass. Er stand am Fenster und trat zu dem Spinett, an dem ich saß. und reichte mir die Hand. Und dann? Er reichte mir die Hand und sagte... Was sagte er? Er sah mich an. Ach, verzeihen Sie, Senora, aber das ist alles nicht wahr. Das alles wissen Sie nicht. Senora, meine gute Senora. Du hast recht, Emilia. Ich weiß es nicht. Aber ist es erlaubt, es nicht zu wissen? Wer erlaubte das und wer verböte es? Wir wollen es noch einmal versuchen, Emilia. Er trat an das Spinett. Er nahm den Mantel um und reichte mir die Hand. Nein, anders. Er reichte mir die Hand und nahm den Mantel um. Was ändert's? Das verstehst du nicht, Emilia. Es ist nicht gleichgültig, ob er in seiner letzten Stunde das eine vor dem anderen tat. Oder das andere vor dem einen. Nein, er reichte mir die Hand und nahm den Mantel um. Das ist gewiss. Und sagte... Sagte? Vielleicht rief er den Diener? Ja, gewiss. Gewiss ist's nicht, Emilia. Er sagt... Vielleicht ein schöner Tag heute. Oder ein wenig frische Luft könnte nichts schaden. So viel man eben spricht, wenn man einen kleinen Spaziergang vorhat für eine halbe Stunde an den Fluss. Nein. Oh nein, Emilia. Eben war es noch so nah. Aber du hast mich wieder aus der Fassung gebracht. Oder er sagte, zum zweiten Frühstück bin ich wieder hier. Du willst mich an das meine erinnern, Emilia. Sie sehen bleich aus, Senora. Und das eine oder das andere wird er gesagt. Ja, aber das eine oder das andere... Ach, Herrin. Das ist es ja eben, was ich wissen will. Nein, wissen muss. Die letzten Worte, die er zu mir sprach. Und ich wüsste nichts, was mich davon erlöste, darüber nachzudenken. Seine Botschaft an mich. Keine Botschaft, Senora. Etwas Gleichgültiges. Gleichgültig, sagst du. Wer konnte wissen, dass ihn auf der Treppe zur Unterstadt der Schlag rührte, dass er nicht mehr an den Fluss und noch weniger zurückkam, dass es seine letzten Worte waren? Ich hätte es wissen müssen. Ich. Ach, Emilia, deine Herrin ist krank. Sie hat eine Wunde, die schlechter vernarbt als deine Blattern. Und von dem Augenblick an, wo man ihn hereintrug, musste ich's bedenken. Und der Gedanke hat mich keinen Augenblick gelassen. Er war stärker als der Schmerz und zehrender als die Trauer. Was sagte er, als er ging? Was war sein Letztes? Wir haben dieses Gespräch schon so oft geführt, Senora. Seit der gnädige Herr... Die Fischgedärme rufen dich, ich bin dir langweilig. Nein. Noch einmal, Emilia. Noch ein einziges Mal, das letzte. Vor dem nächsten. Vielleicht, dass es mir doch heute noch in den Sinn kommt. Ich muss nur die Augen schließen. Die Augen schließen und mich genau in den Augenblick zurückversetzen. Er reichte mir die Hand und nahm den Mantel. Er... Zum Teufel mit der Dudelei, sie bringt mich ganz heraus. Donna Franziska. Ein schmaler Sonnenstreifen lief zum Spinett. Er trat zu mir und reichte mir die Hand und nahm den Mantel um. Er stand am Fenster, rief den Diener. Er nahm den Mantel um und reichte mir die Hand und sagte, er sagte, Blumen nur für die Toten, Vicente? Zum Beispiel diese Rose. Wäre sie nicht rot genug für Inés? Rot genug und nur 3 Escudos. Gottes Segen auf die Senora und sie. Komm, ich möchte hier nicht mehr stehen. Die Leute gaffen uns an. Lass sie gaffen, es ist doch kein Geheimnis mehr. Nein. Gehen wir zum Hafen und weg aus diesem Garten. Bei den Schiffen können wir Fremde sein. Dürfen nur Fremde glücklich werden? Ich bin nicht glücklich, Enrique. Inés. Ich möchte es sein. Ich dachte gerade heute... Ja, ich habe diesen Tag immer gefürchtet. Unseren Verlobungstag gefürchtet? Wir sprachen über so vieles, Enrique. Über unsere Vorliebe, was die Musik, was die Mahlzeiten, was die Beleuchtung über dem Tejo betrifft. Die Rosen oder die Mandelblüte, Frühling oder Herbst. Du bist sehr fremd an diesem Tag, Ines. Er wird mir in Erinnerung bleiben, dieser letzte Oktober. Es ist anders heute. Vielleicht war es immer anders. Und erst heute siehst du, wie es ist, Enrique. Vielleicht war ich immer fremd. Ach, sicher war ich es. So sag mir doch, Ines. Wenn ich dir nicht fremd wäre, wie die Nacht im Tag, hätte ich dich erwartet, Enrique. Dich und dich allein hätte nicht... Aber du konntest doch nicht wissen, dass ich da war, Ines. Doch, ich musste es wissen, Enrique. Ich musste wissen, dass es den gibt, für den ich zur Welt kam. Oder dass es ihn nicht gibt. Das gilt gleich. Aber ich hätte keinen anderen nehmen dürfen. Keinen, für den ich nicht da sein konnte. Dein verstorbener Mann... Sag nicht dein Mann. Sag der Marchese. Sag, er war alt und hatte einen guten Namen. Sag ruhig, er hatte Geld, viel Geld. Denn es ist wahr. Sag, du warst nichts, Ines. Und du wusstest, lange dauert's nicht. Und es dauerte ja auch nicht lange, Enrique. Lass uns hier auf diese Bank setzen, Ines. Und den Schwänen zuschauen. Nein, sag mir nicht, Enrique, lass uns auf die Bank setzen und den Schwänen zuschauen. Auf den Seewind horchen. Es geht keiner. Auf das Sausen in den Ölbäumen. Und es ist auch kein Sausen in den Ölbäumen. Lass mir bis morgen früh noch Zeit, Ines. Sag auch nicht, lass mir Zeit. Sag lieber, wir wollen uns trennen. Ich kann nicht mehr vergessen, was du mir sagtest. Denn das meintest du doch, Enrique. Ich meinte es, Ines. Wenn ich dir sage, dass du der Siebente bist, José. Ich glaube es Ihnen, Donna Margarita. Der Siebente. Mit jedem stehe ich hier an derselben Stelle, mit dem Blick auf dieselben Pinien und dieselben Blüten vor dem blauen Himmel und ungefähr auch immer um dieselbe Stunde. Und jeder sagt dasselbe. Ich sage gar nichts, Donna Margarita. Ich sage nur, das gibt es nicht. Ein Gartentor, das immer in den Angeln kreischt, auch dann, wenn es geölt ist. Da sagst du's ja. Und ich verstehe Manuel und Antonio nicht, die auch schon hier waren. Aufs Haar dasselbe, was sie alle sagten. Und nur die Namen wechseln jeweils. Der Nächste wird mir sagen, ich verstehe Antonio und José nicht. Das sagt der Nächste nicht. Schon morgen? Ich verspreche Ihnen, Donna Margarita, morgen kommt kein Nächster, weil morgen das Gartentor so still ist wie... Such jetzt nicht nach Vergleichen, schau lieber, dass du es zustande bringst. José, ich ertrag's nicht länger. Und wenn ich sage, dass es mir das Blut zu Kopf treibt, so ist es wenig gesagt. Ich muss es ausprobieren, Donna Margarita, ich kann sonst nicht... Wenig, José. Ach, wenn Sie vielleicht so lange ins Haus gingen, Donna Margarita, oder auf einen kleinen Spaziergang, bis ich hier fertig bin. Das tat ich schon bei den 6 anderen und kam erst wieder, bis sie nach mir riefen, dein Manuel und dein Antonio und wie sie alle heißen und mir erklärten, es ist geschehen, Signore, das Tor ist still. Und das war es auch so lange, bis ich sie bezahlt hatte und sie verschwunden waren. Wenn ich aber in der Abenddämmerung wieder auf die Straße trat, kreischte es, als hielte ich mir Papageien und nicht die Herren Mechaniki. Als wäre nicht jeder von euch 2 Stunden lang hier gestanden und hätte geschmiert und geölt und probiert. Ich bleibe keine 2 Stunden hier, Senora. Umso besser. Denn ich will jetzt bleiben und sehen, was geschieht. Ach, es ist nicht leicht, der Siebente zu sein. Ach, du lieber Himmel. Hol mir den Gartenstuhl herüber, José, dass ich mich setzen kann. Ich hol ihn schon, Senora. Ich weiß nicht, was es ist. Wie viel hat man ertragen? Tod und Verlassenheit und schlechte Dienstboten. Und den Tag, an dem der Sohn Duarte ohne Abschied zur See ging. Es war ein heller Tag, ein freundlicher Tag. Der Wind fuhr durchs zerraufte Haar und man ertrug es. Und als die Tochter starb, da stand man ruhig am Fenster und horchte, wie der Sarg aufs Brett geladen wurde und befahl zum Abend Fisch und grüne Bohnen und ertrug es. Aber dass eines Tages ein Gartentor in seinen Angeln kreischt, das so lange still war, das erträgt man nicht. Hier ist der Stuhl, Signora. Ich danke dir, José. Und mach nur weiter, lass dich nicht vor mir stören, mach nur weiter. Manchmal denke ich ohnehin, es liegt nicht an euch, nicht an Manuel, nicht an Antonio, nicht an dir. Manchmal denke ich, die Stille hier im Garten ist sich an einem schönen Tage selbst zu viel geworden und ist ins Tor gesprungen. Jetzt kreischt es wieder. Es ist gleich soweit, Signora. Nur noch das untere Scharnier. Wer es dir glaubt? Jetzt. Es ist jetzt still. Wirklich still? Sie sehen's, Donna Margarita. Ich kann es hin und kann's auch her bewegen. Ich kann aus- und eingehen. Kann's öffnen. Kann's auch wieder schließen. Beide Flügel, einen. Wie Sie es wünschen. In der Tat. Bewegen Sie es selber. Es ist in Ordnung. Dem Himmel sei gedankt, es ist in Ordnung. Geh ins Haus, José, und lass dir ein Frühstück geben. Doppelt, sag es Palmira. Es tut mir leid, Signora, aber die Zeit ist heute zu kurz für mich. Ich muss gleich weiter. Im Läutwerk bei den Karmelitern fing sich ein Vogel. Und daneben in einem Bürgerhaus hängt ein Brunnenschwengel schief. Vielleicht ist überall der Kummer, der sich nicht mehr lumpen ließ. Ein Vogel und ein Brunnenschwengel. Aber ich will dich doppelt bezahlen, José, für deine gute Arbeit. Ich danke Ihnen, Signora Donna Margarita. Ich bin Ihr ergebener, was sage ich Ihr, allerergebenster Diener. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lass dich nicht mehr halten. Und grüß mir die Karmelita von mir. Oder noch besser, den Vogel im Geläut. Denn eines, Fürstin, darf ich eurem Ohr und eurem Herzen endlich anvertrauen. Anvertrauen. In dieser Stunde? In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds. Der bringt mich aus dem Konzept. Antonio? Der verkauft die Blumen, die man dir auf die Bühne schickt. Weißt du, dass ich morgen... Bestimmt schickt man dir Blumen. In dieser Stunde. In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds auf den Dingen liegt. Das passt gut, dass ich gerade morgen diese Rolle spiele, nicht wahr? Abschied. Als das des Abschieds auf den Dingen liegt. Sagte ich dir schon, dass der König morgen im Theater ist? Deinetwegen? Nun, nicht eigentlich, meinetwegen. Aber jedenfalls ist er im Theater. Wenn ich... zum letzten Mal auf der Bühne stehe. Wo Mittagsglut. Wo Mittagsglut, Mondlicht und Morgenröte nicht von der Zeit die Farben leihen, nur lebendig sind von dem, was Abschied heißt. Ihr sprecht von Abschied, aber wer verlangt ihn? Ihr selbst. Wir anderen wollen, dass ihr bleibt. Zu dem, was ich gestehe, gehört der Abschied. Ich müsste schweigen sonst und will's nicht mehr. Ich fürchte mich vor dem, was ihr mir sagt. Wenn's euch beliebt, kann ich in Bildern sprechen. Vielleicht erschreckt's euch weniger. So sprecht. Ja, vielleicht klatscht jemand Beifall, wenn die Fürstin sagt, wir wollen, dass ihr bleibt. Einer oder mehrere. Ja, ja, oder mehrere. Ach, vielleicht auch der König. Vielleicht auch der König. Vielleicht alle. O Fürstin, nicht nur Gärten. Ich glaube, ich werde morgen besonders gut spielen. Vielleicht so gut, dass mich der Direktor bittet zu bleiben. Ach, Louis. Na was denn? Weinst du etwa? Nein, nein, nein. O Fürstin, nicht nur Gärten. O Fürstin, nicht nur Gärten kenne ich. Die wohlgepflegten mit gebahnten Wegen. Gebahnten Wegen. Ich habe diese Rolle über 200 Mal in meinem Leben gespielt. 211 Mal genau. Und ich kann sie nicht mehr. gestutztem Taxus. Ja, gestutztem Taxus, Marmorbalustraden. Ich kenne auch die finsteren Wälder, Fürstin. Die finsteren Wälder, Fürstin. Wo im Verstecken sich die Wölfe sammeln. Das Auge. Das Auge des Ebers aus dem Dickicht funkelt. Ich kenne... Schweigt von solchen Bildern. Mariana. Doch das steht nicht in der Rolle. Nein, das steht nicht in der Rolle. Mariana, könnte ich nicht krank werden? Das geht doch nicht, Luis. Es kommt doch vor, dass man krank wird. Dies eine Mal doch, Luis. Gestutzten Taxus, Marmorbalustraden. Wie dumm ist das alles, wie entsetzlich dumm. Komm, lass uns noch einmal die ganze Szene. Ich kann das nicht spielen. Ich kann überhaupt nicht mehr spielen. Aber du wirst sehen, dass man dir applaudiert, dass man dir Blumen schickt. Meinst du? Bestimmt. Ach, wäre es nur erst vorbei. Komm, von hier ab. Denn eines, Fürstin... Denn eines, Fürstin, darf ich eurem Ohr und eurem Herzen endlich anvertrauen. In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds auf den Dingen liegt. Florentine, wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Luisa. Und noch weniger den Abend vor der Nacht. Den Abend vor der Nacht? Was soll das heißen? Nichts, nichts. Was soll das heißen, meine Gute? Es zeugt von einem schlechten Scherz, wenn er so ernsthaft aufgenommen wird. Oder auch von einem ganz besonders guten. Nein, ein ganz besonders guter ist es nicht. Was fehlt dir, Florentine? Du bist verändert. Ich? So lange bist du nicht bei mir gewesen. Ja, lange. Und deshalb wollte ich dich bitten, Luisa, ob ich nicht die Nacht bei dir verbringen könnte. Der Abend ist dann länger und morgen können wir gemeinsam zur Kirche gehen und ein ruhiges, vertrautes Frühstück miteinander haben. Ein herrlicher Gedanke, Florentine. Verzeih, dass ich mich einlade, aber unter so alten Freundinnen, wie wir es sind... Es ist herrlich, liebste Beste. Umso mehr, als Olivio verreist ist und wir den Abend ganz für uns haben. Und morgen ein gemeinsames Frühstück, das Schönste, was sich denken lässt. Ich will gleich dem Mädchen Bescheid geben, sie soll das Lager für dich richten. Einen Augenblick noch, Luisa. Dein Mann? Oh, Miguel weiß Bescheid. Er weiß, dass ich hier bin. Und ist einverstanden? Ja, er ist einverstanden. Er will den Abend dazu benutzen, um einige seiner Schriften durchzusehen. Aber was ist es dann, Florentine? Weshalb soll ich das Mädchen nicht rufen und ihm sagen? Ich bat dich um einen Augenblick, Luisa. Ich wollte nur noch etwas überlegen. Was überlegen? Etwas zu Ende denken. Zu Ende denken? Ja, was mich schon seit Wochen beschäftigt. Das willst du jetzt und hier zu Ende denken? Ich, die Mädchenleute? Ja. Aber weshalb? Weil du vielleicht dem Mädchen nicht mehr läuten wirst, sobald du alle meine Gedanken weißt. Und wenn ich etwas roten Wein getrunken habe, weißt du sie bald. Du machst mich hilflos, Florentine. Ja, ich mache dich hilflos. Sprich doch endlich. Vielleicht mache ich dich noch hilfloser, wenn ich endlich spreche. Sprich gleich viel, sprich. Luisa, erinnere dich unserer gemeinsamen Pensionatszeit bei den guten Schwestern, unserer gemeinsamen Verlobungszeit, all unserer Vertrautheit. Wenn ich jetzt spreche, erinnere dich all dessen. Denke immer... Es ist doch Florentine, meine alte Florentine. Denk es für mich. Denn ich selbst... Du selbst? Ich denke es nicht mehr. Oder doch nur zuweilen. Wenn es nicht eben wieder über mich kommt. Über dich kommt? Die Idee, die mich jetzt immer häufiger und ganz besonders abends und des Nachts befällt und gegen dies mir, selbst wenn ich gleich den Tisch verlasse und mich zurückziehe und in meinem Salon alle Gründe der Vernunft ins Feld führe... Doch immer schwerer wird, mich zu behaupten. Welche Idee, Florentine? Ich sage es dir, Luisa, im Vertrauen auf unsere alte Freundschaft. Es ist die Idee, dass ich nicht Florentine, sondern... Sondern? Aber lach jetzt nicht, Luisa. Ich verspreche es dir. Sondern Heinrich der Seefahrer bin. Luisa! Verzeih, Florentine, aber es kam mir doch zu überraschen. Es kam auch mir überraschend, Luisa. Ich schritt eines Tages, es ist wohl 6 Wochen her, mit meinen beiden Zofen über Treppen und Straßen durch das Winkelwerk zur Stadt hinunter. Da sah ich dort, wo sich die Straßen öffnen, in der Nähe seines Palastes, den König, gefolgt von Mohrenknaben und Elefanten und viel Musik. Und sein König? Ja, der Himmel war blau und spielte ins Grüne an diesem Nachmittag. Und mir kam es trotz des Spielzugs und des gaffenden Volkes vor, als wäre es sehr still. Verstehst du, als wäre es ringsum sehr still. Als wären wir alle in einer dieser neuen Glaskugeln, die man umdreht und es fällt Schnee oder es geschieht sonst irgendetwas Außergewöhnliches. Und was geschah? Nichts. Missversteh mich nicht, Luisa, es geschah gar nichts. Aber ich verlor in diesem Augenblick zum ersten Mal die Gewissheit, die mich bis dahin beseelt, die mich über Kinder und Verlobungszeit und die Jahre meiner Ehe hinweggetragen hatte, bis zu diesem Platz, über den der König kam. Die Gewissheit? Dass Florentine Florentine ist. So unbestreitbar ich es bis dahin geglaubt hatte. Aber auf dem Heimweg war ich mir nicht mehr sicher. Und eine Stimme fragte mich, wieso? Und was ist Florentine? Und wer beschwört es dir? Und es gab keine andere Stimme? Es gab noch eine andere Stimme, die mir sagte, solange du nicht nachdenkst, ob du Florentine bist, so lange bist du es. Aber die war schwach und wurde immer schwächer in den Tagen, die folgten. Die Idee, dass ich Heinrich der Seefahrer sei, kam mir erst eine Woche später. Florentine, du... Sag mir nicht, du bist's nicht. Das macht es nur noch schlimmer. Meine gute Florentine. Verzeih mir, Luisa, wenn ich dir heute Abend zu viel aufbürde, wenn ich anstatt zu einer hübschen Mahlzeit und einem vertrauten Frühstück nur mit meinem ganzen Vertrauen zu dir kam. Wenn ich dich in meine stille, gläserne Kugel hineinzog, in der jeden Augenblick das Unterste zu Oberst gekehrt werden kann. Aber es geht um meinen Mann, es geht um Miguel. Weiß Miguel? Nein. Da ich mich doch große Teile des Tages in einer Art unruhiger Ruhe befinde und es mir abends, wenn mir der Gedanke mit aller Gewalt kam, noch jedes Mal gelang, mich zurückzuziehen. Aber es kommt immer häufiger und stärker und deshalb bin ich hier, Luisa. Er darf's nicht wissen, auch nicht ahnen, niemals erfahren. Es würde seine Stellung am Hof untergraben und sein Gemüt erschüttern. Wie soll ich? Ich bitte dich, nimm mich auf, Luisa. Wenn nicht für länger, so doch über die Festtage, wo er mehr zu Hause sein und mich näher beobachten kann, wo ich gezwungen wäre, mit ihm zur Kirche zu gehen. Und wenn es dann über mich kommt, ich wüsste nicht, was ich tue. Vom Herzen gern, Florentine. Meine gute Luisa. Vom Herzen gern tätig's, wenn ich nicht selber einen Mann und einen guten, einen treuen Mann und auch bei Hofe hätte, auf dessen Gemüt und dessen Stellung zu achten meine erste Pflicht ist. Wie konnte ich's anders erwarten? Ja, ich möchte es dir fast übel nehmen, Florentine, dass du kamst und mich zwangst, unfreundlich zu erscheinen, wo ich's nicht bin. Aber Olivio ist doch nicht hier über das Fest. Er könnte wiederkommen. Oder ich könnte bleiben. Das ist es doch, was du im Ernste fürchtest, Luise. Ah, es kommt wieder. Es kommt über mich. Florentine! Fürchte nichts als die Hilfe, die du mir nicht gabst, Luisa. Donna Luisa. Oh, Rosita, Donna Florentine möchte gehen. Bring ihr Mantel und Schirm und sag es ihren Zofen, die unten warten, und dem Kutscher. Vielleicht, dass wir uns morgen zur Kirchzeit wiedersehen. Meine gute Florentine. Meine gute Florentine. Mein Gott! Es war nur der Papagei, der mich zu dir sprechen hörte. Er sprach es nach. Das muss dich nicht erschrecken. Seien Sie gnädig. Isabel. Es wird den Leuten zum Gerede dienen. Das beunruhigt Sie nicht ernstlich. Nein, es beunruhigt mich nicht ernstlich. Wir könnten über den Fluss setzen und am anderen Ufer unser Frühstück nehmen. Wir könnten... Oh, ich weiß. Wir könnten vieles. Üben Sie Barmherzigkeit. Ich nehme es als Frage. Übe ich Barmherzigkeit? Welche Frage? Fernanda kommt morgen nach Hause. Es ist kein Sonntag. Aber ein Feiertag, was mehr gilt. Das Kloster hat den Mädchen freigestellt, den Tag zu Hause zu verbringen. Man sollte heranwachsende Töchter zuweilen aus dem Blick verlieren. Nicht so, Alfonso. Es ist beiden Teilen zuträglich. Übrigens kann ich aus Erfahrung sagen, denn ich ging selbst zur Klosterschule. wie gut ein solcher freiwillig in Grenzen verbrachter Tag tut. Das Meer rauscht dunkel draußen, die Pinien im Klostergarten sanfter, die ehrwürdigen Brüder, Schwestern in diesem Fall, legen einem milder die Hände auf die Schulter und fragen nach der Zukunft. Hoffend, man bliebe bei ihnen, oder man bliebe auch nicht und holte schneller nach, was sie versäumten. Wie sie das Klosterleben malen können? Abends, wenn dann die anderen zurückkehren, um erst die Welt wieder mühsam von sich abzustreifen, erwartet man sie schon im schlecht erleuchteten Refektorium. Man hat die Plage nicht. Man ist in Frieden. Einen erlittenen Frieden möchte ich's nennen. Ob es billig ist, ihn für andere zu wünschen? Es ist das Beste, was Sie wünschen können. Das sagen Sie? Und mir? Ich meinte Ihrem Kinde. Alfonso... Isabelle, es wird ein schöner Tag morgen. Keine meiner Narben prophezeit etwas anderes. Immer wenn Sie keine andere Hilfe mehr wissen, rufen Sie Ihre Narben ins Feld. Aber ich will mich rühren lassen. Isabelle. Wie schön du es hier hast, Fernanda. Der Tag gehört Gott. Wie still und ganz die Zeit. Nicht wie für unser einen eine Tasche voll Münzgeld, das man loshaben möchte, weil es zu schwer ist. Für unser einen? Der seine Note schon gewechselt hat. Und wann hast du gewechselt, Mama? Du weißt, wie es ist, Fernanda. Es kommen Putzmacherinnen, Hutmacherinnen, Händler mit Schleifen. Plötzlich ist es geschehen. Man weiß nicht einmal mehr, zu welchem Anlass, bei welchem Band, bei welchem Kleid es war. Man weiß nur, dass man statt der großen, leichten Note jetzt kleine, schwere Münzen hat. Man hat seine Zeit in Tage vertauscht. Aber kann man denn die Tage nicht wieder gegen die Zeit einwechseln? Da gibt es wenige Stellen. Vielleicht, wenn ich noch du wäre und hier in diesem stillen Sprechzimmer. So wie du glaubst, Mama. So still und ungeteilt ist es ja auch nur morgens, wenn es 6 schlägt. Und wenn man von einem guten Traum erwacht. Wenn der Mond noch über den Pinien steht. Aber wenn Frühmesse und Frühstück und erste Lektion vorbei sind, dann ist auch hier schon genug Schlechtes getan, gedacht und gesagt. Und wenn es 9 Uhr läutet, dann klingt es schon wie Münzgeld. Fernanda. Es gibt auch hier genug Stellen, um einzuwechseln. Bist du nicht glücklich, Fernanda? Ich war es nicht, Mama. Noch schlimmer. Ich hatte Angst. Du hattest Angst? Wovor? Vor den anderen, meinen Gefährtinnen. Ich will es dir heute sagen, Mama. Kränkten sie dich? Ich weiß, wie man es in diesen Jahren versteht, zu kränken und gekränkt zu werden. Noch schlimmer. Sie hatten ein Geheimnis von mir. Das heißt, Sie haben es bis zu diesem Augenblick. Aber ich habe jetzt das meine. Und wie ist das deine, da du doch das ihre nicht weißt? Mein Geheimnis ist, dass ich das ihre nicht mehr wissen will. Das war nicht immer so, Mama. Vor 3 Tagen, nein, was sage ich, vor einer halben Stunde, war es mir noch... Als schlüge das Dunkel über mir zusammen, wenn das Fräulein Duarte dem Fräulein von Secker etwas zuflüsterte, was ich nicht verstand. Das wirst du sonderbar finden, Mama. Oh nein. Ich weiß, dass fast alles Dunkel sich zuletzt gleicht. Und während der französischen Lektion konnte ich nichts anderes denken als, was sagen Sie? Was reden Sie jetzt von mir? Und auch in der Musik konnte ich den Takt nicht mehr begreifen, weil ich denken musste, was reden Sie? Ich ließ in allem nach. Wär's da nicht besser, Fernanda? Du bliebst den Festtag über hier, um aufzuholen, was du versäumt hast. Ich hier bleiben? Es war nur ein Vorschlag. Aber das war es doch gerade, Mama. Als die Oberin mich rief und sagte, meine Mutter wäre da. Und ich wusste ohne Not. Denn du hättest mich ja auch morgen früh holen können und nicht schon heute Abend. Und weshalb wärst du sonst gekommen? Da war meine Freude so groß, dass ich... Nun, Fernanda? Dass ich alle Angst überwand. Als ich, um abzukürzen, durch den dunklen Garten ging, an dem Gehölz vorbei, da dachte ich, ich will es nicht mehr wissen, ihr Geheimnis. Nichts von dem, was das Fräulein Fonseca dem Fräulein Duarte sagt. Das dachte ich. Nein, noch mehr. Ich wusste es, noch mehr. Es war wie ein Blitz, der vor mir niederfuhr. Ein dunkler Blitz im dunklen Garten. Und wärst du nicht gekommen, so wär es nicht gewesen. Und wenn ich dich am Abend des Allerheiligentages wiederbringe? Jetzt weiß ich es für immer. Vielleicht ist das die Stunde, meine Fernanda, zu der auch ich die kleinen Münzen wieder los werde. Wir wollen uns morgen einen schönen Tag machen, Mama. Oh ja. Wir wollen den Fluss entlang gehen und sehen, wie der Gischt alle Geheimnisse zersprüht. Und wie weiter draußen die Delfine sich tummeln. Wie auch sie die Geheimnisse herauftauchen und wieder mit sich hinunternehmen. Wir wollen immer dicht am Ufer bleiben. Ja. Ganz dicht. Und nur wir beide. Du und ich. Nur wir beide. Emilio! 12 Minuten über die Sperrstunde. Ich schenke nichts mehr aus. Und ich muss alle, die hier noch sitzen, jetzt bitten zu gehen. Der Lichtschein fällt umso mehr hinaus, als er der Einzige ist. Noch einen halben, Emilio. Geduld. Je eher er mit seinen Klagen zu Ende ist, desto eher bekommen sie ihn. Er lässt sich's nicht entgehen. Der Wächter hat es schon lange auf mich abgesehen. Und die Berittenen... Einen halben also. Auch mir noch einen, Emilio, damit ich meinen Kummer ersäufen kann. Ich verstehe Sie nicht, da Silva. Brasilien, die Meerfahrt, ein schönes, reiches Land und eine neue Erde. Ich an Ihrer Stelle. Sagen Sie nicht an meiner Stelle. Wären Sie der ich bin, so möchte Sie schon erschrecken, dass es Brasilien gibt. Dass es Brasilien gibt? Ich lebte mein ganzes Leben davon, dass ich Brasilien vergaß, von nichts anderem. Von nichts anderem. Er übertreibt. Es gibt Dinge, die sich nicht übertreiben lassen, Donna Odilia. Ich an Ihrer Stelle. Schon wieder jemand, der sagt an meiner Stelle. Das Ärgste wär's mir nicht. Sie an seiner Stelle, Donna Odilia, führen nach Brasilien und machten dort die Kur. Ich zweifle nicht, Sie fänden eine, die sich machen ließe, und kehrten wieder, um uns zu erzählen, wie es war. Ihr verdient es nicht. Und dass ich Abend für Abend hier in eurer trüben Schenke sitze, was keine andere täte in der ganzen Stadt. Umso mehr, als Sie in San Marino waren. San Marino, die Palmenhaine, Teiche mit schwarzen Hühnern und Schwänen, die Wandelhallen. 7 Wochen war ich dort, 7 Wochen ich. Wie lang... ist es jetzt her? Ist es 17 oder ist es 19 oder ist es gar 21 Jahre her? Was tut's? Ich war dort. Und da ich dort war, bin ich es noch immer. Und da ich 7 Wochen dort war... Sind Sie noch immer 7 Wochen dort. Und mit Recht. Wer diese Wandelhallen nicht gesehen hat, kann nicht mitreden. Er kann's nicht. Und die dunklen Schwäne, die Wasserrosen... Die Boskette, wie sich das abhob gegen den weißen Stein und in der Morgenluft... Und weil wir eben von hell und dunkel reden, morgen will ich wieder zu malen beginnen. Nach 1,5 Jahren. Ihr habt's gehört. Ich will's. Und das, obwohl ich San Marino nie sah und auch nie Brasilien. Aber ich sah die Flussmündung. Wer nicht? Ihr alle nicht. Nur ich. Ich sah sie heute zum ersten Male so, wie sie ist. So, wie sie wirklich ist. So weiß und schwarz und was dazwischen liegt. Das Grün, das Blau, das Rot. Verraten Sie nicht alles. Morgen. Morgen Abend oder übermorgen. Wenn ich euch mein Bild bringe, verrate ich alles. dann seht ihr sie, die Tejo-Mündung, zum ersten Mal. Wir wollen's hoffen, Matthias. Es ist gewiss. Ich sah heute auch etwas... Still, der Kapitän! Etwas, das mich überraschte. Es war eine Dame, Kapitän. Es war eine Dame. Was wäre es, das ihn sonst überraschen könnte? Nein, es war anders. Ich sah sie nicht das erste Mal. Und doch, vor 23 Jahren. Es war eine Zeit wie jetzt, Oktober. Da saßen wir zu Mittag, sie und ich, in einem dunklen Zimmer. Denn die Läden waren fast ganz herunter. So wie hier. Die Wache sieht das Licht durch alle Ritzen und verklagt mich morgen. Und keiner von euch steht mir bei. Lass das jammern, Emilio. Oder besser, lass es nicht. Denn was wäre ein Wirt, der nicht jammerte? Es wäre nicht gesund. Man müsste Angst bekommen. Bekämmt ihr sie nur endlich? Ich bekam sie heute. Obwohl es morgen war. Und keine Wache und alles hell und sanft. Kein Windhauch. Aber als ich sie über die Promenade auf mich zukommen sah, Susanna, und an den Tag von damals dachte, da bekam ich sie. Die Angst am hellen Tag. Welche Angst? Dass mir mein Spiegelbild entgegenkäme. Ich will sagen, dass ich mir heute so wenig ähnlich wäre, wie sie sich, oder noch weniger. Denn sie ist liederlich geworden. Und ich nicht einmal das. Kurz, dass wir beide, sie und ich, schon um 23 Jahre und 4 Tage, ich könnte auch noch die Stunde sagen, zu lang in der hellen Sonne sind. Und es geschah doch nichts. Nichts, als dass wir beide sterben wollten, gemeinsam diese Welt verlassen. Und? Und eine Stunde lang an dem Beschluss festhielten. Und tatet's dann doch nicht. Hätte ich's doch getan, ich müsste mich sehr irren. Nein, nein, hätte ich's getan. Ich hätte sie heute nicht beim Bier gesehen. Die Wangen weiß vom Puder und mit den scharfen Zügen um den Mund und um die Augen, aber sonst rund geworden. Und die Sonne auf ihr, wie über den ausgewachsenen Agaven an der Küste. Weiß Gott, ich tat es nicht. Hätten Sie es doch getan, Kapitän. Wir säßen hier mit Ihrem Geist zusammen. Vielleicht sitzt ihr mit meinem Geist zusammen, weil ich's nicht tat. Aber weshalb? Was war der Grund zum Sterben? Ich könnte Ihnen sagen, da Silva, dass es die Existenz von Brasilien war, die uns mit einem Mal so packte, dass wir sterben wollten. Es ist wahr, Kapitän. Solange weit genug ist, findet jeder einen Grund zum Tode. Ihr alle fandet keinen. Sonst säßt ihr nicht hier und hindertet den armen Emilio, seine Schank für heute zu sperren. Nein, wir alle fanden keinen. Vielleicht find ich ihn noch. Ja, sie, Martis. Wenn ich den Fluss noch einmal so sähe wie heute Mittag, noch einmal mit den Farben, ich hätte Grund genug. Und ich käme ich noch einmal nach San Marino. Ich schließe jetzt! Wir gehen schon, Emilio! Ist es soweit, Tommaso? Es ist schon mehr als soweit. Ich bin ganz außer Atem. War das ein Tag? Welcher Tag, Tommaso? 40 Gefangene und 2 Wärter. Das ist kein Verhältnis. Zudem bin ich neu. Und denken Sie sich, Senor González, es kam noch schlimmer. Man holte Pedro, meinen Kollegen, vors Tribunal. Nach einer Stunde brachte man ihn in Ketten zurück. Er ist jetzt in der Zelle rechts neben Ihnen. Ah. Plötzlich war ich ganz allein. Und in meiner Verwirrung vergaß ich die Tür bei Gomes, dem Schuster zu schließen. Er lief davon? Natürlich. Könntest du nicht bei mir? Natürlich kam er nur bis zum Haupttor. Nur bis zum Haupttor. Aber der Schreck saß mir noch in den Gliedern, dass ich den ganzen Tag zu nichts mehr fähig war. Und alles falsch machte, wohin ich griff. Und Sie, Senor Gonsalves, wie ist er Ihnen vergangen? Dachten Sie viel daran? Ich habe gar nicht an den Tag gedacht, Tommaso. Er hat an mich gedacht. Ja. Ja, ich glaube wirklich, er erbarmte sich meiner. Er kam zu mir mit Enrique, Franziska, Inés, Vicente. Es ist der 31. Der 31. natürlich. Freilich könnte es auch schon Allerheiligen sein. An Mitternacht kann es nicht mehr viel fehlen, wenn es nicht gar schon darüber ist. Der letzte Tag also. Und jetzt erst bringe ich den Krug und das Brot. Verzeihen Sie, Senor Gonsalves. Danke, Tommaso. Morgen geht es gewiss schon besser. Ganz gewiss. Wie? Einmal und gar nichts weiter? 1 Uhr, Tommaso. Allerheiligen hat schon begonnen. Entsetzlich. Leg das Brot in die Ecke, Tommaso, und lass mich allein. Ich möchte noch ein wenig schlafen. Schlafen? Vielleicht sollte ich das auch. Ich bin so verwirrt, dass mir heute selbst das Schlafen nicht eingefallen wäre. Gute Nacht, Senor Gonzalez. Gute Nacht, Tommaso. Ist es die erste Messe, Tommaso? Warum antwortest du nicht? Nun, wenn du nicht antwortest, muss ich mir selber antworten. Senor Gonsalves, es ist Allerheiligen. Der 1. November 1755 zwischen 6:30. Die erste Messe ist bei der Wandlung. Die Wache auf dem königlichen Schloss bereitet sich auf die Ablösung vor. Es ist dämmerig. Das Rot im Osten ist noch schwach. Die ersten Fährboote setzen über den Tejo. Einsteigen! Das Fährboot fährt ab! Vor 23 Jahren. Vor 23 Jahren. Einsteigen! Das Fährboot fährt ab! Ja, gleich! Ich komme ja gleich! Aber vor 23 Jahren das Leben nehmen. Stell es dir vor, Gilhelmi. So wie wenn du und ich jetzt erklärten, nach dieser Nacht, die wir zusammen verbrachten, bleibt nur der Tod. Vorgestern kannten wir uns nicht und gestern auch nicht, aber heute, Gilhelmi, heute ins Wasser mit uns. Oder gemeinsam vom Kastell hinab. Denn wir verwinden's nicht, dass wir heute Nacht nur ein einziges Bett hatten und morgen haben wir 2. Aber so war's, Gilhelmi, so war's. Du brauchst nichts zu sagen, aber du musst es mir glauben, so war's. Und gestern sah ich ihn, schon steif von Gicht und Würde über den Pier kommen, mit seiner Kapitänsmütze und auf die Promenade. Und ich war hart daran, ihm zu winken, ehe ich ihn da kannte. Aber dann dachte ich, sieh dich vor, wenn du mit dem zu Bett gehst, stirbst du bald. wenn an nichts anderem, so doch an unterdrückten Gelächter. Und es war gut, denn gleich darauf fand ich dich, Gilhelmi. Nicht weit davon. Es war eine hübsche Nacht. Einsteigen! Das Fährboot fährt ab! Ich steig ja schon ein. Donna Franziska! Donna Franziska! Lass die Läden zu, Emilia. Aber es wird ein schöner Tag heute. November, der Sommer von St. Martin kommt. Lass die Sonnenstreifen so zart, wie sie sind, auf meinen Kissen und die Wand entlang. Sie stützen meinen Traum. Sie geben mir den Raum an, in dem er spielt. Das Licht, denn Raum und Licht sind eins. Ihr Traum? Komm her zu mir. Stell das Brett ab und setze dich an mein Bett. Ich weiß es jetzt, Emilia. Ich habe seine letzten Worte im Traum erfahren. Es war auf einer steinernen Terrasse. Oder war es in einem Garten vor einer Brüstung. Man sah halb in das Land und halb zur See. Und was sagte er? War er bei Ihnen? Er war nicht bei mir. Und auch sonst niemand. Ich dachte nur wie immer darüber nach, was seine letzten Worte waren. Und plötzlich kam von der offenen See her ein Schwan zu mir geschwommen. Und wie ein Blitz fiel mir ein, was er gesagt hatte. Und er heiterte mich von Grund auf. Aber was hat er gesagt? In diesem Jahr werden die Schwanenschnäbel schneller gelb. Donna Franziska! Es erheitert mich noch immer. Ich weiß jetzt auch, das war es wirklich. Versteh mich recht, Emilia, wenn ich zugleich auch sicher weiß, das war es nicht. Wir sprachen nie von Schwänen und am wenigsten am Morgen, als er wegging. Aber wenn ich weiß, das sagte er sicher nicht, gibt's mir nicht ebenso viel Sicherheit, wie zu wissen, das sagt er. Im Traum fiel das alles in eins, Emilia. Ja, im Traum. Es war, was er sein ganzes Leben lang mit jedem seiner Worte ausgespart hatte, was er immer meinte und deshalb immer sagte. Auch zuletzt. In diesem Jahr werden die Schwanenschnäbel schneller gelb. Du darfst jetzt die Läden ruhig öffnen, Emilia, und mir die Schokolade reichen. Wenn Sie zur Kirche wollen, wird es Zeit. Das will ich. Zur zweiten Messe wird es schon zu spät sein. Aber nicht zur dritten. Ich will gehen und Gott danken für meine neue Gewissheit, für den wunderbaren Traum. Was es nicht alles gibt, um Gott dafür zu danken. Ja, was es nicht alles gibt. Und ein wie schöner Tag. Ich gehe zur Messe, Palmira. Bereite mir das Frühstück vor, wenn ich zurückkomme. Es wird bereit sein, Donna Margarida. Und decke mir den Tisch im Garten. Neben der Mauer mit den blauen Winden. Wird es nicht noch zu kühl sein, Donna Margarida? Es wird nicht zu kühl sein. Und selbst wenn ein kühles Lüftchen aufkäme, was schadet es mir? Ich möchte diesen Vormittag genießen. Seit das Tor still ist, habe ich erst die wahre Freude an meinem Garten wieder. Ich kann dir gar nicht sagen, Palmira, wie erleichtert ich bin. Dass José wirklich damit zurechtkam? Er tat's vor meinen Augen. Es hat doch etwas Gutes, wenn man überall zusieht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Wir wollen nicht darüber streiten, Palmira. Nicht an einem so schönen Tag. Nur gut, dass es still ist. Da hast du recht, Palmira. Ich gehe jetzt. Eine gute Andacht, Signora. Signora, beten Sie für mich mit. Ich muss ja heute doch den Hahn ausnehmen. Ich kann nicht zur Kirche gehen. Ich will's versuchen, Palmira. Sie wird anmaßend in der letzten Zeit. Sie ist zu lange bei mir. Man brauchte einen José für sie. Es ist wie mit dem Tor. Es ist alt, es hat lange gedient, man hängt daran. Aber eines Tages beginnt es zu kreischen und wäre José nicht gekommen. Schwer ging es immer auf. Das nahm ich ihm nie übel. Das nahm ich immer als ein Zeichen von Treue und Charakter. Nur wenn man Eile hat, es geht nicht auf. Sollte es, seit José hier war, es geht nicht auf. Aber es ist immer noch besser als dieses hämische Kreischen, dieses Wir kennen uns, dieses Palmira! Hört mich nicht, muss den Hahn ausnehmen. Palmira! Donna Margarita? Das Tor, ich bring's nicht auf. Soll ich? Nein, nein, bleib, wo du bist. Ich glaube jetzt. Nun öffne dich, mein Gutes. Lass deine alte Herrin zur Kirche gehen, sie ist spät dran. Lass sie doch endlich. Guter Gott! Es kreischt ja wieder. Guter Gott, es war alles vergeblich. Also auch José. Und es nützte nichts, dass ich ein Auge darauf warf. Wir rufen morgen Miguel, Signora. Den kenne ich besser. Ach nein. Seien Sie nicht betrübt, Donna Margarita. Wie wirst du mich trösten, mein Gott? Vicente, hör mich an, ich möchte Blumen. Es will selten jemand was anderes von mir. Hör mich, Vicente. Winden, Rosen, Nelken. Winden, Rosen, Nelken, es kommt nicht darauf an. Ein großer Strauß, Signora? Nein, viele kleine. Und nicht jetzt, Vicente. Heute Abend ans Theater. Ah, ich verstehe. Verstehst du mich, Vicente? In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds. Don Luis spielt heute zum letzten Mal. Sie müssen mir nichts weiter erklären, Donna Mariana. Und da kam ich zu dir, weil ich dachte, dass du uns kennst und dass du verschwiegen bist, Vicente. Wie's Grab, wie viele Gräber. Und dass, wenn du die Blumen schickst, Don Luis nicht ahnt. Jeder Strauß wird nach einem anderen Geschmack gebunden sein, Senora. Du hast mich schon verstanden, Vicente. Nun, wie steht's, Antonio, Bruder? Sie selbst. Die Waage neigt sich zu dir, Vicente. Antonio, lass uns den gestrigen Tag zurücknehmen. Wer könnte das, Vicente? Lass uns die Abkunft vergessen. Ich bin bereit. Nein, nein. Es war dein Gedanke, Antonio. Ich selbst, ich hätte... Nichts ist strenger mit einem, als was man selber vorschlug. Nein, Vicente, ich will's nicht. Ich könnte meinen 6 Kindern nicht mehr ins Gesicht schauen. Und ich will nicht, dass du dein altes Viertel verlässt, Antonio. Dass du mit deinem Wagen auf die Hügel ziehst und in der dünnen Luft da oben. Mir ist so bang ums Herz, Antonio. Und wenn ich eine Rose verkaufe, ist mir's, als verkaufte ich sie gar nicht. Das alte Mitleid, Vicente, lass es nicht aufkommen. Denk immer, dass wir miteinander 14 Kinder haben. Besser als 13. Nein, es zerstört uns beide. Antonio. Und es ist auch noch nicht die dritte Kirchzeit vorbei, Vicente. Wer weiß, ob ich nicht bis dahin bestellt werde, ein ganzes Grab mit Blumen zu bedecken. So lange ist es nicht mehr hin, Antonio. 9:30 am Kirchturm. Schon 7 Minuten vorüber. Vicente Rosen! Hey, Alter! Hörst du nicht? Ich möchte Rosen! Die Rosen, die ich hier habe, sind nicht mehr zu verkaufen, junger Herr. Was denn? Ich will heute Mittag eine geschmückte Tafel haben. 8 Kinder und für jedes einen Strauß. Und wie viele für die Frau? Viele, Vicente, viele! Wer sein ganzes Leben Blumen verkauft hat, der möchte auch einmal welche behalten. Oder verschenken. Wer könnte dich besser verstehen als ich, Vicente? Aber ich muss eilen, sonst... Inés! Inés! Da geht sie, hört mich nicht und hat den Kirchschleier so eng um ihren Kopf, als ginge sie schon ins Kloster. Geradeweg zu den unbeschuhten Karmeliterinnen. Ines! Ines! Blumen, der junge Herr. Und wenn sie mir auch dann noch weiter vorauseilt, ja. Blumen, Antonio. Bis zur Kathedrale hole ich sie ein. Und welche Blumen? Chrysanthemen, Winden, Rosen? Chrysanthemen, Winden, Rosen. Also Rosen. Ja, Rosen, Antonio. Drei. Nein, fünf, nein. Sieben. Sieben Rosen. Ich binde noch etwas Grün herum, damit die Dornen sie nicht verletzen, junger Herr. Eil dich, Antonio. Ich soll mit deinen Rosen jemanden einholen, der schon fast an der Kirche ist. Und wenn ich sie nicht einhole... Könnt's für immer zu spät sein. Kenn ich, junger Herr. Kenne ich. Nur, dass ich die Blumen damals für mich billiger hatte. Aber ich habe es ihnen auch nicht zu teuer angerechnet. 20 Escudos. Ich weiß nicht, ob ich herausgeben kann. Herzlichen Dank. Gott vergelt es Ines, junger Herr. Ines! Ines! Ines. Enrique. Ich sah dich schon lange, aber du gingst so schnell, als sollte ich dich nicht mehr erreichen vor dem Kirchentor. Ich rief dich, aber... Ich hörte nichts, Enrique. Obwohl die Luft ganz lind und leicht ist heute. Vielleicht, weil ich dachte, dass du mich nie mehr rufen würdest. Ich will dich nie mehr rufen, Ines. Weil ich immer bei dir bleiben will. Weil ich nie mehr auch nur so weit von dir entfernt sein möchte, wie die 10 Schritte, die uns zuletzt noch trennten. Die schönen Rosen, Enrique. Tommaso. Tommaso. Tommaso. Es ist gutes Pinienholz, rußt etwas, aber brennt ausgezeichnet. Gott nimmt es genau, Tommaso. Er trat an das Spinett und nahm den Mantel um. Er reichte mir die Hand und sagte, in diesem Jahr werden die Schwanenschnäbel schneller gelb. Wir wollen uns trennen. Enrique, dass die Tochter starb, das ertrug man. Aber dass eines Tages ein Gartentor in seinen Angeln kreischt. In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds auf den Dingen liegt. Dass ich Heinrich der Seefahrer bin. Meine Großmutter. Sie haben ein Geheimnis vor mir. Aber ich habe jetzt das meine. Ich an ihrer Stelle. Die Palmenhänge, Teiche mit schwarzen Hügeln und Schwänen, die Wandelhallen. 7 Wochen war ich in San Marino. 7 Wochen. Morgen will ich wieder zu malen beginnen. Und die Sonne auf ihr, wie über den ausgewachsenen Agaven an der Küste. Vor 23 Jahren. Wie wirst du mich trösten, mein Gott? Die schönen Rosen, Enrique. Ist es soweit, Tommaso? Wenn man es so nennen will, ja. Welcher Tag? Der 1. November 1755. Allerheiligen gegen 10. Der letzte Tag. Die letzte Stunde. Wenn man es so nennen will, ja. Ich will es nicht so nennen. Es nennt sich selber so. Ja, in diesem Fall stimmt die Benennung mit der Sache überein. Du sagtest, Pinienholz rußt etwas... Brennt aber ausgezeichnet. Ist das nicht ein Widerspruch? Es gibt so viele Widersprüche. Gewiss, aber Er betrifft mich. Er betrifft Sie nicht. Ich kann also nicht damit rechnen, dass ich durch den Qualm betäubt werde. Damit können Sie nicht rechnen, hochwürdiger Herr. Lass diese Benennung. Um auf die andere Benennung zurückzukommen, man könnte sagen, der letzte Tag Ihrer Gefangenschaft. Du verhöhnst mich, Tommaso. Aber man kann es so nennen, hochwürdiger Herr. Gehen wir, Tommaso? Ja, gehen wir. Sie müssen sich ohnehin beeilen. Um 9:30 beginnt die Messe. Die Messe? Die Gläubigen warten auf Sie. Auf mich? Sie sollen um 10 die Messe lesen wie immer. Das habe ich Ihnen auszurichten. Oh, ich vergaß wohl Ihnen zu sagen, dass Sie begnadigt sind, hochwürdiger Herr. Begnadigt? Die Messe lesen? Mein Gedächtnis lässt in letzter Zeit nach. Ein Wunder. Tommaso? Eine Handbreit vom Tod? Geschieht ein Wunder? Eine Handbreit danach wäre es ein unglücklicher Zufall gewesen. Fassen Sie sich, hochwürdiger Herr, und eilen Sie. Die Glocken läuten schon. 10:00. Am Allerheiligen Tag des Jahres 1755, um 10 Uhr vormittags, zerstörte ein Erd- und Seebeben innerhalb von wenigen Minuten die Stadt Lissabon. Ein großer Teil ihrer Einwohner kam ums Leben. Viele wurden, da es Feiertag und zur Stunde der Messe war, in den einstürzenden Kirchen erschlagen. Viele ertranken in der Flutwelle, die zugleich die Unterstadt überschwemmte und die Schiffe im Hafen in die Tiefe riss. Viele verbrannten in den überall aufflackernden Bränden. Der Tag vorher und der Morgen des Allerheiligen Tages waren schön und sonnig. Nichts deutete auf das Kommende hin. Der Süddeutsche Rundfunk brachte Lissabon, ein Hörspiel von Günther Eich. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Gefangene Paul Hoffmann, der Wärter Tommaso Hans Mahnke, Antonio Fred C. Siebeck, Vicente Walter Thurau, Franziska Lina Karstens, Emilia Julia Costa, Enrique Johannes Grossmann, Ines Margot Hilscher, Margarida Erika von Tellmann, Palmira Tessie Kuhls, José Hans-Helmut Dicko, der Schauspieler Albrecht Schönhals, die Frau des Schauspielers Anneliese Dorn, Florentine Edith Herdegen, Luisa Lotte Bethke, Alfonso Wilfried Jan Hein, Isabel Maria Wieke, Fernande Ursula van der Wielen, Emilio Kurt Haars, Da Silva Max Wittmann. Ferner wirkten mit Ortrud Bechler, Charlotte Schreiber, Marianne Simon, Fred Göbel, Otto Preuß, Karl Renard und Gerhard Reuter. Musik Mladen Gutescher, Ton und Schnitt Walter Jost und Helga Müller, Regie Otto Kurt. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1961.